Man kann Allah subhanahu wa ta'ala nur lieben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns liebt. Man kann Allah subhanahu wa ta'ala nur lieben, wenn Allah azza wa jalla sein Diener liebt. Und wie macht man das? Wie erreichen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns liebt? Dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist? Alayhi wasalam sagt das, Allah ist nicht lieber, dass sein Diener zu Allah kommt mit Fard, mit den Sachen, die Pflicht sind. Du musst das machen, was Allah verpflichtend erklärt hat. Und was ist die größte Pflicht eines Gläubigen? Es ist der Tawhid. Es ist der Tawhid. Alayhi wasalam sagt in einem Hadith, Allahs Haq auf den Dienern ist, dass der Diener Allah nichts beigesellt. Dass er von jeder Art und Weise von Schirk entfernt ist. Das müssen wir verstehen. Warum? Weil wir das schon sehr oft gesagt haben. Das werden wir immer sagen. Darauf ist die Religion aufgebaut. Darauf ist die Religion aufgebaut. Und alle anderen Gottestaten, die wir machen, die Bedingung dafür, dass sie bei Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert sind, ist, dass man von jeder Art und Weise von Schirk entfernt ist. Dass man die Leute liebt, die Allah liebt, und dass man die Leute hasst, die Allah subhanahu wa ta'ala auch hasst. Das ist sehr wichtig. Und was hatten wir gesagt? Al-Hubbu fillah, al-Bughdu fillah, min al-Iman. Das hatten wir ganz am Anfang von Kitab al-Iman gelesen. Für Allah zu lieben und für Allah zu hassen, ist vom Iman. Und wir werden inshallah im nächsten Hadith, der hier nachkommt, auch sehen, warum das so wichtig ist. Und im Koran sagt zum Beispiel Allah azza wa jalla immer, radiyallahu anhum wa radu anh. Allah war mit ihnen zufrieden und sie waren mit Allah zufrieden. Es gibt noch andere Verse. Allah liebt sie und sie lieben Allah. Zuerst kommt immer Allah subhanahu wa ta'ala. Wir können Allah subhanahu wa ta'ala nur lieben, wenn er uns liebt. Wir können mit ihm zufrieden sein, wenn er mit uns zufrieden ist. Und das erreichen wir nur, wenn wir unser Leben so aufbauen, wie Allah subhanahu wa ta'ala dieses Leben für uns vorgeschrieben hat. Das ist leicht auf der Zunge, denn das zu sagen ist sehr einfach, aber es zu leben, das ist schwer. Ich wiederhole das nochmal, für Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben und für Allah subhanahu wa ta'ala zu hassen, ist vom Iman. Und möge Allah Azza wa Jalla bewahren, indem man Leute liebt, die Allah hasst, indem man Liebe für Menschen in seinem Herzen hat, die Allah subhanahu wa ta'ala ausdrücklich hasst, ist ein Weg zum Schirk. Ist ein Weg zum Schirk. Und es möge Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren, ist ein Weg aus der Religion auszutreten. Und genauso andersrum. Wenn wir jemanden hassen, den Allah liebt, ist das genauso gefährlich. Und möge Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren, das kann zum Kufr führen. Und wie müssen wir zum Kufr stehen? Genauso wie alayhi wasalam uns das gerade im Hadith auch gesagt hat, dass wir es so hässlich sehen, als wenn man uns in Feuer schmeißen würde. Genauso wie keiner von uns sich traut, einen kleinen Finger für ein paar Sekunden in Feuer zu halten, genauso müssen wir rangehen an Kufr und Schirk. Wenn wir wissen, Allah azza wa jalla hat eine Sache als Schirk bezeichnet. Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Sache als Kufr bezeichnet. So wie wir noch nie in unserem Leben unsere Hand in Feuer gehalten haben, müssen wir auch genau so an Schirk und Kufr rangehen, dass wir unser Leben lang an diese Sachen nicht rankommen.